Deutsche Volksgenossen, wenn ihr am kommenden Sonntag dem Gesetz eure Zustimmung gebt, das euch vorgelegt ist, so tut es in einem besonderen Sinne. Fern sei euch die Leidenschaft und die Erregung jener Wahlhandlungen der Vergangenheit, die immer wieder unsere Zerrissenheit offenbarten, statt jenem Willen der Nation Geltung zu verschaffen, den wir sehnsüchtig in bitteren Jahren erhofften. Der Gang, den jeder von euch am 19. August tun wird, sei ein stiller Gang und eine feierliche Handlung. Es sei, als ob ein jeder von euch dem Führer ins Antlitz schaue und ihm die Hand reiche in jener männlichen und offenen Art, die unverbrüchlich und unwiderruflich ist und die einen Bund bedeutet, der für Glück und Unglück das gemeinsame Schicksal bestimmt. Mit euch gehen werden die Schatten aller derer, die ihr einst in den Trichterfeldern neben euch sterben saht. Bei euch sein werden die reinen und heißen Wünsche einer Jugend, die von euch die Gestaltung ihrer Zukunft erwartet. Im Herzen werdet ihr die Erkenntnis tragen, dass ein jeder von euch sich durch sein Wort über die Person des Führers hin mit dem Schicksal der Nation auf immer verbindet. Über euch aber sollt ihr groß und feierlich und ernst das Antlitz dessen schauen, der von uns gegangen, unser aller Vater, der aus unseren Augen in die Ewigkeit gerückt wurde und der uns mehr ist als der Gegenstand unserer Liebe und Dankbarkeit, der unser Bekenntnis ist, unser Gewissen, unseres Lebens und Wirkens tiefster Anker im Vaterland. Solche Gedanken, deutsche Volksgenossen, mögen euch im Herzen bewegen, wenn ihr dem Führer die Hand reicht.